Der Antagonist muss also gar nicht immer der schurkische Bösewicht sein, der nur existiert, um den Helden zu sabotieren und dadurch die Handlung voranzutreiben. Seine Interessen können nachvollziehbar sein, aber die fehlende Ethik der Mittel, die er benutzt, sowie seine Unfähigkeit zur Reflexion und Transformation sind es, die ihn zum Gegenspieler machen. Fußnote: Ein anderes Beispiel aus dem Marvel-Universum ist Thanos, der schurkische intergalaktische Antagonist der Avengers, der mit einem Fingerschnippen das halbe Universum töten möchte. Im vorletzten Teil der Saga, Avengers Infinity War, ist den Drehbuchautoren Christopher Markus und Stephen McFeely etwas Bemerkenswertes gelungen. Auch wenn man zunächst glaubt, der bekennende Massenmörder sei der Bösewicht, ist es formal betrachtet genau andersrum. Um alle Planeten zu retten, begibt sich Thanos auf die Suche nach den Infinity-Steinen, die ihm die Macht zum sekundenschnellen Auslöschen der Hälfte aller Lebewesen verleihen sollen. Er erreicht dieses Ziel schließlich, nachdem er sämtliche Tiefen einer klassischen Heldenreise durchschritten hat. So muss er unter anderem seine Ziehtochter Gamora opfern, die einzige Liebe seines Lebens, wird in einem Hinterhalt der Avengers in Trance versetzt, aus der er symbolisch wieder aufersteht, und kurz vor seinem Ziel stirbt er beinahe. Die egoistischen Avengers stellen sich ihm bei seiner Quest immer wieder in den Weg und sind damit im Grunde tatsächlich seine Antagonistinnen. Die letzte Einstellung des Films, Thanos als Protagonist, schaut auf die idyllische Landschaft vor seinem Haus, selig lächelnd und sich selbst für den Helden haltend, der die Welt vor sich selbst gerettet hat. Der letzte Akkord des Soundtracks vor dem Abspann erklingt in Dur, die Musik eines Happy Ends. Diese seine Geschichte wird später noch wichtig werden. Ende der Fußnote. Antagonisten sind demnach entscheidende Hindernisse auf dem Weg der Protagonisten hin zu mehr Qualitäten bzw. zu weniger Charakterschwächen. Sie stehen zugleich für ein nicht wünschenswertes Leben außerhalb des Systems, für einen Irrweg, den die Protagonisten als solchen erkennen und bekämpfen müssen.